Major. Zu wem wollen Sie? Ich suche den Herrn Major von Tellheim. Mein Herr Major, dieses königliche Handschreiben habe ich an Sie zu übergeben. An mich? Ich bitte um Verzeihung, Herr Major. Sie hätten es bereits gestern erhalten sollen, aber erst heute auf der Parade habe ich Ihre Wohnung von dem Leutnant Rico erfahren. Ich bin Ihnen für Ihre Mühe sehr verbunden. Es ist meine Schuldigkeit, Herr Major.